Schillers Briefwechsel mit Körner, Teil 4, Dresden, 12. September 1791. Von einer Krankheit wie die deinige mag es wohl nicht möglich sein, sich geschwind zu erholen. Genug, dass du dich immer besser fühlst, wenn auch die völlige Wiederherstellung noch einige Zeit erfordert. In Erfurt, glaube ich, bist du jetzt sehr gut aufgehoben. Der Umgang des Koadjutors wird unterhaltend für dich sein und das Andenken mancher alten Lieblingsidee in dir wieder auffrischen, ohne dich doch jetzt zu sehr anzugreifen. Selbst die Polyhistorie des Koadjutors ist in solchen Augenblicken behaglich, wo man nur immer abwechselnde Geistesbeschäftigung verlangt, ohne auf einer besonderen Idee haften zu wollen. Noch kann ich mir keine deutliche Vorstellung von der Art seines Kopfes machen. In seiner Ästhetik zum Beispiel sind treffliche Ideen, aber gleich daneben oft sehr alltägliche Sachen und manche unreife und oberflächliche Behauptungen. Er trägt seine Gedanken nicht lange genug mit sich herum. Was er liefert, sind größtenteils halb verarbeitete Materialien. Dass du noch nicht Vorlesungen halten kannst, ist klar. Auch wird dies wohl niemand von dir verlangen. Aber dass du noch eine so starke Zulage, als du verlangst, vom Herzoge von Weimar auswirken werdest, zweifle ich sehr. Seine Kasse ist nicht in sehr glänzenden Umständen. Wenn du einmal andere Kanäle zu benutzen Lust hast, so wäre vielleicht bei dem Herzoge von Braunschweig etwas zu tun. Er scheint Männer von Ruf in sein Land ziehen zu wollen. Die Herzogin von Kurland könnte vielleicht erfahren, ob man sich etwas von ihm zu versprechen hätte. Schreib mir deine Gedanken darüber. Übrigens müssen dergleichen Dinge nicht zu hastig betrieben werden, sonst macht man dir schlechte Bedingungen. Dass du Funk jetzt nicht bezahlen kannst, ist freilich unangenehm. Er wird natürlicherweise nicht in dich drängen, aber eben deswegen wünschte ich, dass du ihn bald befriedigen könntest. Graf hat dein Bild fertig gemacht und wird es in diesen Tagen abgehen lassen. Wie mir Graf sagt, so hast du, Frauenholz, das Bild schon abgetreten. Frauenholz wird es mir also nicht lassen, wenn du ihm nicht darüber schreibst. Übrigens, wenn ich gewiss wäre, dass du künftiges Jahr herkommst und dich wieder malen ließest, so möchte er das Bild behalten. Der obere Teil ist gut, aber zum unteren Teil hättest du noch sitzen sollen. Jetzt ist er zu unbestimmt. Sobald du nur ganz wiederhergestellt bist, sind deine Aussichten auf die Zukunft nichts weniger als beunruhigend. Suche nur jetzt, deine Verbindungen mit angehenden Schriftstellern zu benutzen, und du kannst ein Heft der Thalia, einen Band Memoiren nach dem andern liefern, der dir Geld einbringt und dich keine Anstrengung kostet. Der junge Mann, der die Belagerung von Rhodos beschrieben hat, ist zu historischen Aufsätzen recht gut zu gebrauchen. Ich wollte ihn schon anstellen. Von dieser Art könntest du gewiss mehrere Beiträge bekommen. Unterdessen sorgst du für deine Gesundheit, arbeitest wenig und nie bis zur Ermüdung, hältst regelmäßig Diät, gehst zeitig zu Bette, vermeidest alles, was das Blut in Wallung bringt, nährst auch den Geist noch eine Zeitlang mehr mit leichten Speisen und machst keine Grillen etc. So wirst du dich schneller wieder völlig erholen und deine Existenz wird ruhig und heiter sein. Mit dem Ochsenstern bin ich leider noch nicht fertig. Du kennst meine Trödelei, und jetzt habe ich wirklich viel Aktenarbeit, indessen glaube ich nunmehr, bald zustande zu sein. Der Mann interessiert mich, und ich möchte gern in dies Miniaturbild alles Wichtige von ihm hineinbringen, möchte es so stellen, dass es gehörige Wirkung tut, und eben dies Gruppieren kostet mich mehr Zeit als der Stuhl. Biografische Aufsätze dieser Art sind übrigens eine hübsche Beschäftigung, und ich habe Lust, manchmal dergleichen vorzunehmen. Huber ist ein gewaltiger Rezensent geworden. Über Klopstocks Hermann hat er einige gute Bemerkungen gemacht. Doch ist er mir doch manchmal zu hart. Hubers Stil hat eine gewisse Dunkelheit, die vielleicht Forster zu verantworten hat. Das soll ein Ogu in der Beredsamkeit sein. Mir behagt's nicht. Lebe wohl. Herzliche Grüße von M&D, dein Körner.